Kapitel 18. Der letzte Tag. Am Morgen sehen Etzels Männer, dass die Ritter noch nicht tot sind. Sie müssen todmüde sein, denkt Etzel. Noch einmal schickt er 1200 Mann. Es sind seine besten Ritter. Einer nach dem anderen fällt unter den Schlägen der Burgunder. Wo soll das enden? Fragt sich Etzel. Da sieht Kriemhild Graf Rüdiger. Er weint. Was weint ihr wie ein altes Weib, Rüdiger? Warum kämpft ihr nicht? Herrin, die Burgunder sind meine Freunde. Ehre und Leben wolltet ihr für Etzel geben. Das habt ihr geschworen. Land und Burgen habt ihr von Etzel bekommen. Herrin, Giselher habe ich meine Tochter gegeben. Was soll ich meiner Tochter sagen? Ich bitte euch, nehmt mir alles, Land, Gold, Burgen, auch das Leben, aber kämpft! Rüdiger ruft seine Leute. Hagen und Gunther sehen ihn kommen. Ein Freund, rufen sie. Nein, ein Ritter Etzels, antwortet Rüdiger. Die Burgunder können es nicht glauben. Giselher weint. Eure Frau hat mir einen Schild geschenkt, ruft Hagen. Er ist im Kampf in Stücke gegangen. Nehmt meinen Schild, antwortet Rüdiger und wirft ihn ihm zu. Dann hebt er sein Schwert und stürmt mit seinen Rittern den Saal. Hagen und Dankwart gehen ihm aus dem Weg. Rüdiger kämpft gut. Er tötet erst einen, dann immer mehr Burgunderritter. Gernot kämpft gegen ihn. Rüdiger trifft ihn am Kopf. Mit letzter Kraft hebt Gernot noch einmal sein Schwert. Er trifft Rüdiger. Dann fällt er tot um. Zu Tode getroffen fällt auch Rüdiger. Vor dem Saal warten Etzel und Kriemhild. Dankwart öffnet die Saaltür. Er hält den toten Rüdiger im Arm. Das ist für Etzel zu viel. Er weint nicht. Er schreit jetzt wie ein Tier. Dietrich von Bern hört Etzels Schrei. Mein Gott, fragt er, was ist das? So einen Schrei hat er in seinem Leben noch nicht gehört. Einer seiner Ritter kommt zu ihm. Er weint. Rüdiger ist tot, erschlagen von den Wormsern. Dietrich kann es nicht glauben. Gehen wir, sagt er dann. Vor dem Saal bleiben sie stehen. Was habt ihr mit Rüdiger gemacht? Fragt Dietrich. Im Kampf mit uns ist er gefallen. Jetzt weinen wir um ihn, antwortet Hagen. Dann gebt uns unseren Freund heraus. Wir wollen ihn begraben. Wir können ihn euch nicht geben. Dann holen wir ihn uns, ruft einer von Dietrichs Rittern und stürmt auf die Tür zu. Es kommt wieder zum Kampf. Dietrich tötet Dankwart. Auch Giselher fällt. Von den Wormsern sind nur noch Gunther und Hagen am Leben. Auch Dietrichs Ritter sind tot. Legt die Waffen weg und kommt mit mir. Ich will für euch tun, was ich kann, sagt Dietrich. Die Waffen legen wir nicht aus der Hand, edler Dietrich, nicht in Kriemhilds Burg. Dann lasst uns kämpfen, Mann gegen Mann. Mit Hagen geht er vor die Tür. Dietrich kann ihn verwunden. Müde bist du, starker Ritter, denkt er. Er wirft Schwert und Schild zu Boden und packt Hagen mit beiden Händen. Hagen ist wirklich müde. Dietrich kann ihn binden und führt ihn zu Kriemhild. Lasst ihm das Leben, Königin, bittet Dietrich. Kriemhild lässt Hagen in den Kerker werfen. Dietrich geht zu Gunther zurück. In der ganzen Burg hört man, wie sie kämpfen. Dietrich kann auch Gunther binden. Gunther wird in den Kerker gebracht, allein in eine Zelle. Dann lässt Kriemhild Hagen holen. Sagt mir jetzt, wo mein Schatz liegt, dann lasse ich euch gehen. Königin, das darf ich euch nicht sagen. Ich habe es euren Brüdern geschworen. Zeit ihres Lebens sage ich es niemandem. Wenn das Problem ist, sagt Kriemhild. Sie lässt Gunther den Kopf abschlagen, trägt ihn selbst an den Haaren zu Hagen. Also, fragt sie. Kriemhild, nur Gott und ich allein wissen jetzt, wo der Schatz liegt. Du wirst es nie erfahren. Siehst du das? Fragt sie. Das ist das Schwert meines Liebsten. Sie hebt das Schwert. Etzel und Dietrich sehen, wie Hagens Kopf fällt. Mein Gott, sagt Etzel, von einem Weib getötet, der edelste der Ritter. Dietrich steht schon vor ihr. Weib des Teufels, dieser Tod muss gerecht werden. Mit einem Schlag tötet er Kriemhild, seine Königin.